Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Dominik. Ja, hallo. Und nicht dem Martin, der ist heute leider nicht dabei, weil der befindet sich noch örtlich woanders. Deswegen ein Experiment. Wir machen das alleine. Wir beide und die Grippe. Genau. Fanboys ohne Martin. Premiere. Mal gucken, ob das alles glatt geht. Ich werde dann nachher auch mal das Audio-File zusammenschustern und entsprechend... Ja, und wer heute auch nicht dabei ist, ist der Stream. Ja. Hallo Stream. Wir stellen uns einfach vor, dass ihr jetzt gerade virtuell mithört. Ja, ja, es ist hier gar nicht so weit weg, aber wir wollten uns nicht zu viel zumuten bei der ersten... Genau, das sind rein technische Probleme, ja, die wir da haben. Genau, und erst auch eins nach dem anderen. Also wenn das jetzt öfter passieren sollte, dann können wir vielleicht dann auch den Stream wieder anmachen. Aber jetzt erstmal ohne. Aber apropos Stream... Du warst da auf einem Stream und zwar am Mittwoch. Genau, ich war auf dem piratigen Aschermittwoch in Ingolstadt, also der dritte piratige Aschermittwoch. Genau, zum ersten Mal mit etwas größerem Interesse von der Presse, wobei das natürlich auch immer lustig ist, weil die bleiben ja nur bis zur Mittagspause und hauen dann wieder ab, schreiben ihre Artikel allerdings so, als wären sie die ganze Zeit da gewesen. Also ich kann gut verstehen, dass man da nicht bis in die Puppen bleibt, aber dann muss man auch nicht so tun. Ja. Ja. Das heißt aber, du bist von der Presse gar nicht erfasst worden, weil du warst ja erst nach der Mittagspause dran. Das ist auch richtig, ja, genau. Traditionell gehen die politischen Aschermittwoche, was ist ja die Mehrzahl von Mittwoch? Mittwochen. Die Aschermittwochen, die gehen ja, glaube ich, bloß bis 12, 1 so rum. Ja. Bei den anderen Parteien, genau. Und bei den Piraten ging es bis 4 Uhr. Okay, also ich habe die Mittagspause mitbekommen, da habe ich gerade eingeschalten, so das Ende vor der Mittagspause und dann habe ich wieder zu deiner Rede angeschalten und ein bisschen mit reingehört, mehr nicht. Genau, und es gab glaube ich 13 Reden oder so. Ja, ja, also es war auch irgendwie schon richtig voll. Und, so. Und die Location hat gewechselt, was ich sehr schön fand, das war diesmal im Stadttheater, glaube ich. Ja, war ein bisschen frischer, davor war das in so einem Vereinsrestaurant. Mit Holztäfelung und so. Und an sich das Konzept von so einem piratigen Aschermittwoch ist dasselbe wie vom politischen Aschermittwoch. Das also heißt, es gab wie Brandreden halten. Ja, es gab wesentlich weniger Bier. Ja? Genau, und bei einem normalen politischen Aschermittwoch, da zieht ja auch die Parteispitze in das Festzelt ein, sozusagen, mit Bierkrügen und Kameras. Sowas hatten wir alles nicht. Aber ja, Brandreden, ein bisschen deftiger, ein bisschen lustiger, als wenn man eine normale Rede hält. Ja, genau. Und die Videos sind jetzt schon online. Kann man fast alle über YouTube sich jetzt angucken. Ah, alle über YouTube und so nach Redner getrennt oder ist es irgendwie so? Genau, die sind nach Redner getrennt. Also Alios hat den Stream mitgeschnitten und hat alles, was er da mitgeschnitten hat, hochgestellt. Ich glaube, 2, 3 Redner vom Schluss fehlen momentan noch. Die sollen dann irgendwann nachgereicht werden. Auch in besserer Qualität, weil das ist jetzt alles nur Stream-Qualität. Ja. Okay, gut. Kann man dann nachgucken. Ich versuche das mal zu verlinken, hoffentlich gut. Genau, probier das mal. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen kann, es lohnt sich, bei den anderen Parteien auch mal reinzugucken. Aber es haben natürlich alle anderen auch Aschermittwoch gemacht. Und vielleicht findet man auch da den ein oder anderen Witz. Ich habe ja gehört, die großen Parteien haben sich ein bisschen zurückgehalten. Also mit groß meine ich jetzt die CSU. Sonst gibt's ja in Bayern keine großen Parteien. Nein, die SPD hat sich auch ein bisschen zurückgehalten, habe ich gehört. Okay. Und ja, die Veranstaltungen sind ja auch von Partei zu Partei sehr unterschiedlich. CSU hat, da ist es sehr verwurzelt. Die SPD hatte dieses Jahr zum ersten Mal so einen riesigen Andrang, weil normalerweise SPD und Bayern, da hat man nicht so viel Hoffnungen. Aber da ja der Ude antritt, denken alle, dass es einen Regierungswechsel geben wird. Und deswegen haben die auch ihr Festzelt richtig vollgekriegt. So in Bayern. Genau. Mhm. Und ja, die FDP ist in kleinere Location gezogen diesmal. Auch die Linken machen sowas. Und der Gysi, der kann ja auch gut reden. Ja. Wirkt alles natürlich nicht sehr bayerisch. Aber ja, kann man auch mal reinhören. Ich habe vorhin auch noch mal in die Rede von der Bayern-Partei reingehört. Die war schon sehr deftig. Auch mal wieder sehr... Ja, bayernzentrisch und Ausländer problematisch. Ja, ja. Diese Bayern-Partei. Aber an sich die Veranstaltung, also wenn man jetzt nächstes Jahr da hingehen will, so als Normalsterblicher, kann man auch einfach so gehen oder ist es Parteimitgliedschaft vorausgesetzt? Nee, da kann man auch so kommen, einfach als Gast. Aber das ist eigentlich bei den meisten Veranstaltungen der Piraten sowieso so. Einzige Ausnahme war der Bundesparteitag. Weil der Ege Platz ist. Weil so einfach zu viele Leute da waren. Aber prinzipiell kann man immer vorbeikommen und sich das angucken und auch kritische Bemerkungen machen, wenn man das möchte, und diskutieren. Ja. Und hat sich dann jenseits der Rede dann auch so das eine oder andere interessante Gespräch ergeben? Oder? Ja, ich war leider sehr angeschlagen. Deswegen habe ich dann ein bisschen auf Durchzug geschaltet. Ja. Ich bin immer noch nicht ganz gesund. Ich hoffe, das hört man nicht allzu arg. Aber vielleicht doch. Das musst du dann rausschneiden, was du eh nicht tun wirst. Nee, das werde ich nicht tun. Außerdem hast du mich ja angesteckt und ich war ja auch mich ähnlich verschnupft an. Diesmal nicht der Heuschnupfen. Jo. Ja, der politische Aschermittwoch war natürlich deswegen auch ein bisschen so zahm. Vielleicht kann man das noch kurz einfließen lassen, weil wir ja jetzt einen neuen Interims-Bundespräsidenten haben, den Seehofer. Und mittlerweile auch einen Kandidaten für das echte Bundespräsidentenamt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der Herr Gauck, hast du nicht mitbekommen? Nee, es ist schon, dass er Wohlfeck ist, aber ist der Seehofer wirklich... Der ist jetzt also kommissarischer, das bedeutet, das habe ich glaube ich letztes Mal, du musst Fanboys hören, ich glaube ich habe das letztes Mal schon erklärt, also er übernimmt die Amtsgeschäfte, er trägt nicht das Amt selber. Ich habe ja nur bei dieser komischen, wir kündigen jetzt an, dass es der Gauck wird, Situation, wo die alle so auf diesem Panel gesessen sind, so dem Seehofer seine Stimmung gesehen, Körpersprache, die war irgendwie schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr grummelig. Und dann auch so der erste Kommentar, den er gemacht hat, war auch so, ich spreche hier mit einer Stimme für die CSU, und weil irgendwie die Grünen waren halt mit Cem Özdemir und Claudia Roth irgendwie doppelt vertreten. Und hatten so gefühlt die Hälfte der Gesamtredezeit. Ja, ja, das war schon auch schräg, und dann erstmal da irgendwie angepopelt, und ja, aber Seehofer war da nicht besonders freudig unterwegs, fand ich. Ja, ich weiß gar nicht, wer den Kandidaten jetzt eigentlich wollte. Ich glaube, die Claudia, die war so begeistert. Also Claudia Roth war ja so, die hat ja so gesprüht voller, also es meint ja, dass jetzt irgendwie die Veranstaltung, das Beste seit geschnitten Brot passieren wird und Deutschland wieder einfach mal mehr Werte und die richtigen bekommt. Ja, die Veranstaltung war hauptsächlich dafür da, zu verkaufen, dass das jetzt der Bundespräsident der jeweiligen Partei war und die Idee der Partei. Ich glaube nicht, dass Rot-Grün sich für Gauck entschieden hätte, wenn sie jetzt sich komplett hätten neu entscheiden können. Die FDP hat sich für Gauck entschieden und ist ja auch gegenüber der CDU durchgesetzt. Das war eigentlich das erste Mal in der Regierungszeit, dass man gemerkt hat, dass sie sich durchgesetzt haben gegenüber Angela Merkel. Wahrscheinlich hat sie das deswegen auch so auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie das nicht erwartet hatte. Die Alternative wäre ein Koalitionsbruch gewesen. Das möchte momentan, glaube ich, noch niemand. Ja, aber es zeichnet sich schon so ein bisschen ab, dass die FDP jetzt nicht mehr so viel zu verlieren hat und das, glaube ich, öfter mal zu so Durchpressaktionen kommen wird. Das wird sehr spannend im Rest der Legislaturperiode. Es kann natürlich nach hinten losgehen. Ich kann mir vorstellen, dass die CDU jetzt noch weniger Rücksicht nimmt. Ich hoffe, wie immer bei solchen Gelegenheiten, dass die FDP dann bei Sachen wie ACTA standhaft bleibt, wenn sie nichts mehr zu verlieren hat. Aber ja, fragile Sache. Es kann auch durchaus sein, dass die Strategen in den Parteien jetzt schon mal nachdenken, was wäre denn ein günstiger Wahltermin? Weil platzen lassen kann man die Koalition jetzt immer, wenn man möchte, an jeder Frage. Weil das ist schon Vertrauensverlust. Auf der anderen Seite, na gut, wir haben jetzt den Gauck als Kandidaten. Im Internet ist ja rauf und runter geschrieben worden, was er gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Waren durchaus ein paar Aussagen dabei, die ich jetzt nicht unterschreiben würde. Natürlich ist es immer ein großer Unterschied, was man sagt, wenn man nicht in diesem Amt ist, und was man sagt, wenn man in dem Amt ist. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es ist auch noch überhaupt nicht auszumachen, wer jetzt davon profitieren wird. Also mir ist eigentlich immer wichtig, dass der Bundespräsident sozusagen, weiß ich nicht, ein bisschen auch auf der Seite des Verfassungsgerichts steht, die Rolle mit übernimmt als Repräsentator und auf die Grundrechte achtet. Es ist noch nicht ganz klar, inwiefern Gauck diese Erwartungen erfüllen kann oder will. Ja, ich denke, das werden wir demnächst irgendwie sehen, nachdem er sich dann gewaschen hat. ja. Genau, die Wahl ist dann in 4 Wochen. Ich weiß gar nicht, parallel zur... Ich glaube, die Saarlandwahl ist dann erst später. Hast du das im Kopf? Also welches Gremium wirklich jetzt im Bundespräsidenten wählt? Ja, das ist und, die... Und warum jetzt das Berliner Parlament eine Sonderstellung hat? Jetzt muss ich nachgucken, wie es heißt. Das Gremium ist die Bundesversammlung. Genau, die Bundesversammlung ist sozusagen ein Potpourri aus allen möglichen Instanzen, die es in Deutschland gibt. Also die Länder können da Leute reinschicken. Was ja so, die Zentrale wäre der Bundesrat von den Ländern wiederum eigentlich. Ja. Also das ist es nicht. Also jedes Bundesland hat ein Kontingent, was sie in die Bundesversammlung schickt. Das müssen nicht unbedingt Politiker sein. Es ist durchaus gang und gäbe, andere Leute reinzuschicken. Also zum Beispiel sehr, sehr lustig, finde ich, jetzt nach dieser ganzen Bild-Affäre um Christian Wulff, dass die Berliner CDU wen reingeschickt hat in die Bundesversammlung? Friede Springer. Ah. Also das finde ich schon amüsant, muss ich sagen. Und die andere Hälfte von der Bundesversammlung wird aus dem Bundestag nominiert. Okay. Und also die Bundesversammlung repräsentiert sozusagen alles, was an politischen Kräften ab Länderebene da ist. Okay, und da wird dann abgestimmt. Da wird dann abgestimmt. Dann diese Nummer, die jetzt vor 3 Jahren oder wie, wann war Wulff jetzt? Das war 2010, 2 Jahren. Passiert ist, da wird so oft abgestimmt, bis man irgendwie die notwendige Mehrheit hat. Genau, und da sitzen eben auch Leute drin. Also ich glaube, letztes Mal war Hildegard Hamm-Brücher nominiert von den Grünen. Mhm. Man ist da natürlich auch bloß seinem Gewissen verpflichtet. Das heißt, da sind oft auch die Ergebnisse dann noch ein bisschen unsicherer als jetzt in anderen Instanzen wie Bundestag oder Bundesrat, weil die Leute, die da in die Versammlung gehen, nicht ganz so stark verpflichtet sind. Natürlich sind Personenwahlen auch geheim, das heißt, nachvollziehen kann man das nicht. Ja, und deswegen reicht da auch nicht so eine knappe Mehrheit. Mhm. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Kurve, warum die Piratenpartei auch wen vorschlagen kann. Liegt einfach daran, dass sie in Berlin im Abgeordnetenhaus sitzt und deswegen auch jemanden da hinschickt und jeder, der da wen hinschickt, kann jemanden vorschlagen? Oder, wenn ich das so sehe, ja. Okay, also es liegt jetzt nicht speziell an Berlin, sondern es liegt daran, dass überhaupt die Piraten in irgendeinem Bundesland im entsprechenden Haus sitzen. Genau, also die Piratenpartei, Berlin stellt 25 Sitze in der Bundesversammlung, 2 davon kann die Piratenpartei besetzen und deswegen hat man wohl dann Vorschlagsrecht, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, das habe ich so. Also mich hat persönlich eben irritiert, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Piraten einen Kandidaten vorschlagen können an der Stelle und ich habe es nicht verstanden. Genau, also man hätte auch durchaus im Vorfeld dann noch mit den Freien Wählern sprechen können, zum Beispiel, weil die eben auch da an Bord mitzureden haben. Okay. Ja, soweit dazu. Werden wir mal sehen, wie das weitergeht. Wahrscheinlich wird es keine Katastrophe, aber wir können es nur hoffen. Ja, das nächste hast du da reingeschrieben. Ja, ich habe aber leider gerade unseren Plan. Du musst überleiten. Ich muss überleiten. Ach so, ja, ich habe einen Text gefunden, ist ungefähr so weit von der Wahrheit weg, wie irgendwas von der Wahrheit weg sein kann. Es ging gestern ein Text oder heute ein Text durch Twitter tausendfach. Hier. Wir die Netzkinder. Schieb mal dein iPad drüber. Ja. Genau, von Piotr Czerski, Wir die Netzkinder. Ein Text über sozusagen die Netzgemeinde. Das war ja auch in letzter Zeit so Buzzword. Weißt du eigentlich, wie das aufgekommen ist mit Netzgemeinde? Warum da? Nee, ich habe das Hashtag gesehen und ich habe den Auslöser gar nicht recherchiert. Es war wieder mal so ein Ding, das ist auf Twitter vorbeigeflogen und ab und zu informiere ich mich ab und zu nicht. Wenn Martin da ist, frage ich in den Raum, aber jetzt war ich eh ausgenockt die letzte Woche. Auch. Ja, bei mir war es eben auch so krankheitsbedingt ein bisschen ab vom Schuss. Genau, und der schreibt eben nochmal einen Text darüber, ja, wir, die Netzkinder, was zeichnet diese Generation, will ich jetzt nicht sagen, den Begriff lehnt er auch mehr oder weniger direkt ab, aus. Warum fühlen wir uns so anders? Wie ist unser Verhältnis zum Netz, zu Urheberrecht und so weiter? Für mich war nicht viel Neues drin, aber er fasst sehr schön eigentlich so diese Selbstfindungsdebatte, die wir in den letzten 2 Jahren hatten, zusammen. Und für mich war das auch wirklich seltsam, weil ich habe mich politisch auch immer ein bisschen anders gefühlt, konnte es aber nie so verorten, und jetzt wird eben seit ein paar Jahren über diese Themen diskutiert und mir gehen da so einfach auch Dinge auf. Warum sind wir anders? Warum denken wir oft anders? Warum ist Freiheit so ein wichtiges Wort und eine bestimmte Art von Freiheit? Ich meine, zum Beispiel jetzt nochmal zu Gauck zu kommen, der hat ja auch ein ganz klares Bild von Freiheit, das aber vielleicht auch ein anderes sein könnte. Also ein sehr schöner Text, den kannst du auch gerne verlinken. Ihr habt den wahrscheinlich eh schon alle gelesen. Ja, werde ich aber trotzdem tun. Ja, und dann kommen wir zu einer Sache, die jetzt eh schon, die wir mehrfach erwähnt haben, aber jetzt nochmal erwähnen wollen, und zwar es gibt ja immer noch dieses ACTA. Ja. Und es ist ja jetzt so zu dieser Folgedemo aufgerufen worden, mehr oder weniger, zu der Demo von vor 2-3 Wochen. Und die ist jetzt morgen, wenn ihr das hört, vielleicht sogar heute schon oder war schon. Und ich wollte eigentlich nur nochmal darauf hinweisen, dass die ist, weil, wie du so schön gesagt hast schon, wenn man schon so eine Folge, die man dann wieder ankündigt, dann muss eigentlich so die Anwesenheit dann genauso stark oder größer sein, damit man nicht den falschen Effekt erzielt. Ja, vor allem, es macht halt immer bam, bam, bam, bam, bam. Was ist denn seitdem schon wieder alles passiert in der Politik? ACTA ist eigentlich schon wieder nicht mehr im Fokus. Ja. Also gerade deswegen ist es auch wichtig, da mal hinzugehen. Deshalb ist es auch spannend. Denken wir, genau. So, und um den fantastischen Politikteil abzuschließen. Das ist auch eine große, großartige Wandlung, die wir so gemacht haben, oder? Von der Depression zum fantastischen Politikteil. Der ja manchmal auch ein bisschen kürzer ausfällt. Ne? Ja. Also wir kommen auch gleich zum Apple-Kram. Du hast ferngesehen? Ich habe ferngesehen, weil mein Tagesrhythmus ist kaputt, weil eben, Schlafverwirrungen wegen Kranksein. Und dann habe ich gesehen, dass der Stuckrad wieder läuft, ja, Stuckrad Late Night. Und B, dann die Marina Weißmann da eingeladen wurde. Und so die Kombination wollte ich mir dann doch angucken, was denn da so passiert bei dem in dem Format. Ja, wir haben ja schon öfter mal hier empfohlen, Stuttgart Late Night ist auf alle Fälle eine Bereicherung. Es ist jetzt nicht unbedingt der große politische Diskurs, der da stattfindet. Ich habe mir gestern noch die Folge so als Einstimmung mit Peter Altmaier angeguckt. Die davor noch, ja. Die fand ich auch ganz spannend eigentlich. Die wollte ich mir eigentlich auch noch angucken, aber wenn du sagst, sie ist spannend, dann muss ich da auf alle Fälle noch reingucken. Stuttgart-Barre macht da auch den Peter Hinze von der CDU nach. Okay. Den ich so gefressen habe, der war früher mal Generalsekretär. Ja. Er macht es nicht besonders gut, aber es ist so lustig gewesen für mich. Ja, genau. Und Marina Weißband, um es kurz zusammenzufassen, Marina Weißband ruft Kai Diekmann an. Ja, und zwar, und erwischt ihn auch. Ja, und erwischt ihn auch, nicht nur so den, nicht nur die Mailbox, sondern live. Und ist auch sehr höflich, wie ich finde, dass sie dann, wie sie merkt, dass sie ihn direkt erwischt, erstmal fragt, ob es überhaupt okay ist zu stören. Also fand ich sehr gut. Und ja, und den Rest kann man dann in dieser Sendung angucken, glaube ich. Ja. Da muss man gar nicht recht viel mehr dazu sagen, finde ich. Gute Sache, werden wir verlinken. Könnt ihr euch angucken. Und vielleicht auch so der letzte größere Auftritt so in der Funktion, den sie gerade noch hat, oder? Naja, zum Parteitag ist noch ein bisschen hin. Mal sehen, weiß ich nicht. Ja. Schauen wir mal. Aber die Welt besteht ja nicht bloß aus öder Politik, sondern auch aus ödem Apple-Kram. Ja. Und da leiten wir jetzt über. Der öde Ettelkram. Hast du öde Ettel, ja. Ja, genau. Ich habe mich mit Martin ausgetauscht über den Berglöwen, ja. Und du konntest nichts dazu sagen, bitte. Nee, ich konnte nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, hast du es dir noch ein bisschen mehr angeguckt? Nein, oder ich habe es überhaupt nicht angeguckt. Irgendwie hatte ich für gar nichts Zeit diese Woche. Ja, ich habe mir den Berglöwen auch so ein bisschen angeguckt und was ich feststellen musste, ist, dass ich es eigentlich schon eine ganz, also ich finde es einen Schritt in die richtige Richtung, so mal grundsätzlich, einfach nur ein bisschen mehr ein einheitliches Bild zu machen. Also es ist für mich auch eher so, das Bild, das der Berglöwe so hergibt, ist eher eins, dass ich dann meinen Eltern wieder aufs Auge drücke. Also ich habe den Laien bisher noch übersprungen. Die sind noch, ich hätte schon fast gesagt, auf Tiger, was ja auch nicht stimmt, sondern auf Snow Leopard, oder? Snow ich Leopard. Krieg meine Betriebssystemversion nicht mehr so. Leopard, also, Snow Leopard. Genau, weil so dieser Schritt Richtung iOS und von den Konzepten her mir irgendwie zu groß war und der Nutzen zu gering, den zu erklären. Und willst du, dass sie gleich einen Riesenschritt machen? Und ich glaube, beim Berglöwen wird es besser. Okay. Ja. Also ich glaube, das wird funktionieren. Ja, dann habt ihr ja schon angekündigt, so die Reminders-App. Also da kriege ich das kalte Grausen eigentlich. An sich, dass es sie gibt, ist okay, aber dass sie sowohl genauso aussieht, als auch wirklich ähnliche Schwachstellen hat. Naja, mein Gott, das fängt man sich halt auch mit so einer Vereinheitlichung mit ein. So wenn ein Weg in die falsche Richtung eingeschlagen wird, dann aber richtig. Da ist mir auch wieder was ganz Tolles passiert. Letztens habe ich mir eine Erinnerung gemacht mit Location. Zum ersten Mal eigentlich. Mhm. Gut, ich mache mir öfter Erinnerungen. Das heißt, ich habe da 50 Erinnerungen irgendwie und hake die selten ab, weil das Abhaken halt irgendwie dämlich ist. Und dann war die ganze Zeit dieses Location-Symbol auf meinem iPhone. Ja. Und ich weiß ja, dass es Batterie frisst. Und dann musste ich aus diesen 50 Erinnerungen die Erinnerung wieder finden, um die dann wegzuschmeißen. Ja, die anderen Erinnerungen lässt du dann einfach so stehen? Ja, manchmal komme ich dazu, sie abzuhacken. Das mache ich dann so batchmäßig hintereinander. Okay. Taugt das Interface dafür wenigstens oder ist das? Ja, zum Abhaken, das geht schon. Okay, und zum Eingeben nimmst du ja Siri her? Ja, nee. Nee, nicht mehr? Nicht so oft. Ich dachte, das wäre so dein heiliger Gral gewesen. Ich habe gehofft, dass ich das mache. Mache ich aber nicht so oft. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich ist es wirklich besser mit Siri. Okay. Aber ich glaube, er hat mich zu oft falsch verstanden und dann hatte ich einfach noch mehr Overhead. Ja, das verstehe ich. Siri kommt ja leider irgendwie nicht auf Mountain Lion, was ich ganz wenig verstehe, ehrlich gesagt, weil die Prozessorleistung ist da von der User-Basis her. Die Prozessorleistung auf dem Computer, aber bei Apple mit den ganzen Anfragen. Naja, aber die werden ja nicht so exponentiell viel mehr. Gut, also die iOS-Geräte sind inzwischen haben inzwischen eigentlich den Mac-Markt ziemlich überflügelt in der Größenordnung, dass das nicht mehr relevant wäre. Also das lasse ich an der Stelle nicht gelten. Tja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen eine komische Geschichte. Ja, ansonsten dieser Gebirgslöwe. Ich mag mal gucken, was so der Gatekeeper bringen wird. Also wie sich der dann auch auswirkt, wenn man den so in Aktion sieht. Also dass standardmäßig schon mal abgeschalten ist, dass man unsignierte Software laufen lassen kann, ist schon auch so ein Schritt, der eine Bedeutung bekommt auch, ja, weil die Software, die man so noch braucht, die nicht sich in die Entitlements und so weiter mit reinzwängen lässt, da ist die Frage, wie schnell dann entsprechend die Entwickler so Versionen anbieten. So, auch gerade ich glaube, das wird zunächst erstmal ein ganz schön großes Ärgernis sein. Ja. Das nimmt ja Apple oft in Kauf, das große Ärgernis erstmal, um irgendwo hinzukommen. Aber es wird auch viel Unverständnis erstmal geben. Meine App geht nicht. Ja, also gerade so alteingesessenes Zeug, was man eh schon seit Jahr und Tag auf dem Rechner hat, was man braucht, muss man dann erstmal irgendwie freischalten. Und dann werden wir sehen, was es so gibt. An sich ist der Unterdruck Richtung App Store da, definitiv an der Stelle. Es gibt auch so Aussagen von Brent Simmons zum Beispiel, dass so bei allen Sachen, die so ein bisschen an diesen Entitlement, also an diesen Einschränkungen, auf die man sich einlassen muss, dran rumschrappen, da denkt er überhaupt nicht weiter drüber nach, da was zu machen, weil es sich einfach nicht lohnt, so im Verhältnis. Ich meine, eine ähnliche Situation hat man auf iOS. Ja. Ja, so eine Software, die zwar cool wäre, aber jetzt nicht wirklich gut umsetzbar ist mit den Einschränkungen, die man auf iOS so hat, an die denkt man einfach nicht weiter, weil dann macht man sie halt nicht. Ja, so ist es. Und das gibt Apple damit schon vor. Und ich denke, das wird man schon spüren. Ja. Genau. Das ist so die Geschichte. Und dann habe ich iMessage natürlich installiert auf allen meinen Geräten. Also heißt Messages, heißt es. Ja, das kann sein. Also die Beta. Und ja, und bin so hin und her gerissen. An sich finde ich es cool, jetzt auch praktisch mit allen meinen iOS-Bekanntschaften einfach so per Computer SMS schreiben zu können. Also das ist schon irgendwie so ein ganz anderes Ding, dass ich, egal an welchem technischen Gerät ich bin, ich antworten kann direkt und auch mit der Computertastatur antworten kann auf eine gefühlte SMS. So, also dass so dieses SMS für mich ziemlich in den Hintergrund gerät. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen flaky. Also es ist so, man weiß nicht genau, von welcher Adresse. Also ich musste erst meine Caller-ID umstellen auf meinem iPhone auf den iCloud-Account und ich weiß, dass ich bei manchen Leuten in verschiedenen Threads ankomme, je nachdem, von wo ich schreibe. Und ich weiß auch nicht, ob die Nachricht jetzt auf allen Geräten wirklich ankommt oder nicht und ob sie zeitnah ankommt. Also das ist so, dieser ganze iMessage-Dienst hat schon in der Vergangenheit mir ziemlich viel Schmerzen bereitet, weil so Nachrichten erst ein paar Stunden später angekommen sind, obwohl sie erst delivered drinstehen und irgendwie also Vertrauen ist so ein bisschen eingebrochen. Ich glaube, Sie haben einen riesen Fehler gemacht. Und das war in Telefonwelt und E-Mail-Welt zu trennen. Also, dass du nicht nach Personen sozusagen was schickst, also zu Personen was schickst, sondern zu einer bestimmten Nummer oder einer bestimmten E-Mail-Adresse. Weil, was mache ich denn jetzt, wenn ich dich erreichen will? Schicke ich es dir an die E-Mail-Adresse? Dann kommt es auf deinem Computer an und auf deinem iPad auch und auf deinem Handy, aber in einem anderen Thread als da, wo ich dir normalerweise die SMS geschickt habe. Kommt drauf an, ich weiß es eben nicht so genau. Ich hab's, glaube ich, so eingerichtet, dass es bei mir als Einheit ankommt. Ja, oder ich schick's dir halt an die Nummer, an deine Telefonnummer und es kommt nur auf deinem iPhone an. Ich krieg das aber alles nicht mit, weil Apple natürlich GUI-mäßig es nicht darstellt, ob ich es dir jetzt an die... Also sie stellen es implizit schon dar, ja, aber halt sehr versteckt. Genau, und das ist so wirklich so was Undurchsichtiges, was schon für viel Verwirrung sorgt auch und schon schwierig. Und gerade das jetzt in Messages auf dem Desktop damit eben auch noch so das ganze alte iChat mit drin ist, also von Brochure über IM, über Jabba, über Facebook, das macht es dann noch mal ein bisschen verwirrender an der Stelle. Also ich habe hier jetzt gerade die Messages-App auf dem iPhone, da steht einfach der Name. Ja. Da steht nicht, ob ich das jetzt der Handynummer geschickt habe oder... Also ich kann dann da reingehen und ich glaube, oben steht... Du musst dann ganz nach oben und dann musst du wieder ganz nach rechts auf den Pfeil und dann das, was blau hervorgehoben ist in der Kontaktkarte. Ja. Also das war auch oft schon so, wenn ich eine neue SMS mache und nicht ganz sicher war, ist es jetzt die richtige Nummer, da stand dann nicht, ja okay, mit dem hatte ich schon mal Konversation oder dass er die Konversation mit der Person angezeigt hätte, sondern ich habe es erstmal ins Blinde geschickt und war dann froh, wenn es dann in der Konversation aufgetaucht ist, nachdem ich die SMS weggeschickt hatte. Ja. Und das, was ich so ein bisschen als Workaround habe für diese ganze Geschichte, ist in meinem Bekanntenkreis, der mir wichtig ist, veranlasst, dass sie die Read-Notifications anhaben auf ihren Geräten, also auf den iOS-Geräten wiederum, weil ich dem Delivered-Status nicht so traue, weil was der genau heißt, weiß ich nicht. Eigentlich dachte ich, dass es beim Endgerät angekommen ist, aber I don't know. Und ich weiß auch nicht, wie Messages selber sich jetzt da verhält. Ja? Ob wenn jetzt praktisch an einem Endgerät angekommen ist, ob ich dann delivered bekomme oder ob es nur, wenn es an allen Endgeräten, wahrscheinlich nur, wenn es an einem Gerät irgendwie angekommen ist, heißt schon delivered. Oder es ist sogar, wenn es in der iMessage Cloud in irgendeiner Form angekommen ist, ist als delivered gekennzeichnet. Ich weiß es nicht, aber die gelesen Geschichte, wenn ich die habe, weiß ich, okay, es ist wirklich gesehen worden. Es ist aufgemacht und aus. Und deshalb habe ich die auf dem Mac aus, weil da weiß ich wieder nicht genau, ab wann es als gelesen markiert ist, wenn das Fenster vielleicht noch offen ist oder so. Da habe ich wieder zu viel Sorge, dass es nicht so passt, aber auf meinem iOS-Geräten an und ja. Der trackt deine Augenbewegungen. Jetzt kommt erst mit dem iPad 3. Naja, also das ist so, also an sich schön, dass es geht. Komisch, dass es so flaky ist auf allen Ebenen, also es ist in keinster Weise so schön, wie es wirklich sein könnte. Und es ist auch super verwirrend für Leute, die mehr als ein Gerät haben. Also, also das Tja, aber dafür ist umsonst. Ja, genau. So, und an sich habe ich mit Mountain Lion sonst nicht so viel mehr gemacht, kommt er irgendwann dann im Herbst. Die Details werden wir immer noch über die Presse weiter mitbekommen, die sich da verändert haben. Wir selber als Entwickler sind ja da so an der Schnittstelle zwischen, okay, eigentlich haben wir ein NDA unterschrieben für das, dass wir das runterladen und da ausprobieren. Gleichzeitig, wenn es in der Presse schon mal erwähnt ist, dann kann man halt darauf verweisen, dass es da erwähnt wurde. Ich weiß nicht. So, da werden wir uns weiter entlang lavieren. Jo, und anderer Apple-Kram, den wir ja schon auch vor ein paar Sendungen hatten. Motorola hat ja wegen Push gegen Apple geklagt und jetzt ist es so, dass es in Deutschland keine Push-Mail gibt aktuell. Deswegen, also die Umsetzung dieses Urteils ist gerade so am stattfinden, jetzt die Woche. Tangiert es dich in irgendeiner Form? Nutzt du deine iCloud-E-Mail? Nein, ich nutze meine, das fand ich auch den größten Schuss in den Ofen. Ich habe meine E-Mail-Adressen und die kann ich nicht vernünftig mit iCloud verbinden. Also ich habe jedenfalls keinen Weg gefunden, wo das irgendwie sinnvoll passiert. Deswegen nutze ich iCloud nicht. Also iCloud-Mail. Okay, ja. Nee, ich nutze den Mail-Account auch nicht. Für Leute, die praktisch neu sind, ist es irgendwie okay. Und für die, die so ein hat einen Apple-Account an sich erstmal zum ersten Mal machen und dann haben sie halt die als Adresse als so die, ja, das ist ganz die entsprechende praktisch, Adresse, oder? Ist auch okay. Dass es an sich als Service dabei ist, finde ich okay, aber so als Hauptmail würde ich es jetzt auch nicht einsetzen. Naja, auf alle Fälle im Moment mal kein Push. Mal gucken, wie sich da die Situation weiterentwickelt, aber jetzt ist das erstmal umgesetzt. Jo. Weiter in der Zukunft, Apple hat gekauft, so ein bisschen was von dem Geld ist. Machen sie nicht so oft, oder? Es geht so. Siri haben sie gekauft damals. Ja, aber ja. Dann wollen sie auch was damit tun, wenn sie es eigentlich kaufen. Schon. Und sie haben auch vor längerem Jahr so diese Maps-Firma gekauft, die so komische, coole 3D-Maps macht von der Welt. Also irgendwie aus Panoramabildern zusammen mit Modellen so richtig fotorealistische Ansichten macht, die wirklich auch 3D sind. Ist auch spannend, ob das dann reinkommt jetzt dann in der nächsten iOS-Version. Aber was sie jetzt gekauft haben, ist Chomp. Ich weiß nicht, ob dir Chomp was besagt hat vorher. Nö, eigentlich nicht. Mir auch nicht. Es lässt jetzt auch nicht mein Herz schlagen, nachdem ich mich ein bisschen informiert habe. Ja, meins irgendwie auch nicht. Also die Idee ist gar nicht schlecht. Also Chomp ist im Endeffekt ein anderes Interface auf dem Apple Store. Ihr Claim ist mehr oder weniger, dass man praktisch nach Sinn und Zweck der App suchen kann. Also ich brauche jetzt mal einen Geolocation-Tracker für meine Mountainbike-Touren oder so. Und mehr oder weniger a promise ist, dass sie dann auch alle finden, die es so gibt. Aber alles, was ich so gesucht habe, auf so einer Basis, war nicht sehr viel ergiebiger, als wenn ich jetzt die Kategorien durchgeklickt hätte bei Apple. Ja. Ist eher so, dass da wichtiges Zeug nicht auftaucht. Mhm. Nichtsdestotrotz, Apple hat es gekauft und man kann ja nur hoffen, dass diese ganze App Store Experience ein bisschen besser wird noch. Also gerade so eben so sind, also das, was sie versprechen, wenn sie das irgendwie umgesetzt kriegen, ist das eigentlich schon gut. Ja? Ich will gerne so alle Apps, die irgendwie ein Tamagotchi sind. Ja? Oder ich will alle Apps, die mir rundenbasierte Brettspiele anbieten. Oder ich will, also da gibt es schon Suchanfragen, die man gerne beantwortet hätte. Ja, es würden schon manchmal Sachen reichen, wie ich kann mir auch Apps noch angucken, wenn die Internetverbindung weg ist. Oder ich kann mir iPad-Apps auf dem iPhone angucken, weil ich die vielleicht dann später mal zu Hause kaufen möchte. Ja. Also da gibt es so viel zu tun im App Store. Weiß ich gar nicht, warum die da jemanden kaufen müssen. Kann nicht schaden. Ja gut, Leute wahrscheinlich. Vielleicht haben sie einfach auch nur die Leute gekauft. Oh, okay. Jo, noch mehr Apple-Kram. iPad 3. Yay. Was heißt yay? Du bist doch immer noch auf deinem Einser. Ja, ich bin auf meinem Einser. Also für dich ist das Dreier eigentlich doch das richtige super. Yay. Warum machst du nur so ein langsames Yay? Die Sachen sind zu gut geworden. Selbst dein Einser? Nein, aber ja, seit ich das Retina-iPhone habe, ich bin einfach momentan so zufrieden mit meinem Apple-Kram, dass ich dass das Herz nicht mehr klopft. Tja. Also ich muss sagen, schon wirklich ein Retina-Display reinzubekommen in das iPad, da klopft es bei mir schon, weil die Pixel super anzugucken, ist schon anstrengend. Ja, also ein Retina-Bildschirm in der Größe ist schon eine feine Sache. Ja, Also definitiv. Auf der anderen Seite graust es mich auch wieder, weil dann muss man die ganzen Assets in der Größe machen. Ja, dann ja. Dann ist der Platz sofort weg. Ja. Ja, aber so Platzprobleme habe ich eh nicht so auf meinem iPad. Da habe ich viel Zeug drauf, aber ziemlich viel Unnützes. Ja, was soll noch so alles kommen? Ja, wir haben, glaube ich, schon alles irgendwie durchgelutscht. Es ist inzwischen die Rede von Quad-Core da drin, also einfach mehr Performance. Es ist, glaube ich, relativ irrelevant, was da so wirklich drin steckt. Fand ich auch lustig. Ich habe letztens irgendeine Kolumne auf anderen Tech oder so gelesen. Da war halt mehr die Aussage, kauft euch kein neues Smartphone, weil der nächste Qualcomm-Prozessor ist so viel schneller, dass es jetzt sich echt nicht lohnt, ein Smartphone zu kaufen. Und so diese ganze Prozessoren-Argumentation ist so weit weg. Kann man noch schneller telefonieren? Ja. Uiuiui. Ich glaube, wir müssen noch schneller podcasten, ja, damit wir da irgendwie noch Tonqualität rauskriegen für euch. Ja, irgendwie 4G-Chip, LTE und eigentlich das Interessantere, was ich finde, ist, dass wirklich ist jetzt ziemlich klar ist, dass irgendwie am 7. März diese Veranstaltung sein soll, wo es angekündigt wird. Und ja, dann kaufen. Ist ja nicht mehr so lange hin. Was ich trotzdem noch spannend finde, ist diese Apple TV-Geschichte, weil es jetzt durchaus man durchaus davon ausgehen kann, dass auch ein neuer Apple TV kommt in irgendeiner Form. Ob das jetzt diese wir haben die Lösungsnummer wird oder ob es nur ein kleines Update wird, sei mal dahingestellt. Aber das kleine Update braucht es mehr oder weniger auf alle Fälle an der Stelle allein für AirPlay. Ja, weil im Moment kann der Apple TV ja nur 27p und da ja sowohl im Mountain Lion AirPlay als Mirroring eingebaut wird, als auch das iPad selber dann schon wirklich über Full HD Auflösung hat und dann auf 27p wahrscheinlich doch ziemlich matscher aussehen wird, ist es auf alle Fälle angesagt, dass sie eben ein Update bringen. Und ja, auf das bin ich gespannt, weil ich habe inzwischen zu Hause ein recht schönes Setup mit dem alten Apple TV, an einem 1080p Beamer, was mich ein bisschen nervt, weil nimmt nicht die volle Auflösung her, wenn ich schon einen Full HD Beamer habe. Aber im Endeffekt ist es so ein Regal an der Wand, da läuft nur ein Stromkabel hoch, da sind tolle Aktivboxen dran, da ist ein Apple TV dran, Apple TV an die Aktivboxen, Apple TV an den Beamer und ansonsten ist da kein Kabel mehr in irgendeiner Form, da ist nur Strom hochgelegt und ich kann über den Apple TV meine ganzen Medien angucken, also die habe ich inzwischen auch so, dass ich die konvertiere in iTunes und es geht echt wirklich schön. Und halt mit Mirroring, AirPlay Mirroring, kann ich auch von meinen iOS-Geräten einfach Zeug drauf spielen. Also BBC iPlayer, mal schnell was in voller Auflösung an dem Beamer und mit tollem Sound stecken, ist echt großartig. Und da noch ein besserer Apple TV hin? Ja, da drücke ich dir die Daumen und vielleicht kaufe ich mir dann endlich mal. ja, genau. Also ich freue mich. Und ich werde, glaube ich, schon den Gelbbeutel wieder im Anschlag haben, wie es sich für einen richtigen Fanboy gehört. Fanboy. Mhm. Ah, ja, das war's aber auch schon mit Apple-Kram, glaube ich. Oh. Ja, aber bald kommt ja die Ansage. Machen die eigentlich noch Computer? Ja, Mountain Lion war für Computer. Stimmt. Ich meine ja. Hardware. Der iMac ist, glaube ich, so am Update-Zyklus, gerade auch am Entlangschrappen. Die Airs sind es auch, weil sie kriegen ja keine Events mehr. Ja. So. Gut. Ja. Aber mein Google macht auch Hardware. Nicht nur Services, sondern auch Hardware. Und zwar ist irgendwie jetzt so durchs Dorf getrieben worden, dass Google noch dieses Jahr einen HUD verkaufen wird. Hat ist? So ein Heads-Up-Display heißt, glaube ich, ausgeschriebenerweise. Und wird damit kann man ein bisschen Augmented Reality machen. Das heißt, so hat vors Auge durch die Gegend laufen und dann irgendwie Einblendungen bekommen, was da so in der Gegend ist. Ich meine, wir haben viele Augmented Reality Apps so auf dem iPhone und so weiter gesehen. So, wo kann ich hinlaufen? Endlich können Sie diese Straße auch live geblurrt sehen. Ja, zum Beispiel. Also das Interessante an der Geschichte ist, dass der viel... Ist da auch eine Kamera drin? Nimmt der dann auch gleich auf? Für die? Google Street View. Ob eine Kamera drin ist, weiß ich nicht, aber so sämtliche Erwähnungen von ganz toll, wirklich als Heads-Up-Display im Sinne von Overlay auf einer Brille mit noch 3D oder sowas, ist wohl alles überzogen. Im Endeffekt ist es nur so ein extra Display, das man so sich an der Seite vor das Auge halten kann, das nicht durchsichtig ist und halt nur so brillenmäßig auf den Kopf getragen werden kann, wenn man dem Bericht bei, wie heißen sie? Also kann ich mir auch ein iPhone mit Gaffer an die Brille kleben. Bei 9to5 Google glauben darf. Ja, aber es ist halt mehr so ein Headset, wie so ein Bluetooth-Headset, nur halt noch mit einem Display dran. Das ist, glaube ich, eher sowas. Und mit 3G drin, damit es auch wirklich dann... Jetzt mal eine ganz blöde Frage, geht das auch für Brillenträger? Ja, vielleicht sogar besser. Vielleicht kannst du dir noch so einen kleinen Spiegel in die Brille einbauen und dann kannst du wirklich so ein Heads-Up-Display haben. Okay. Ich weiß es nicht genau. Es ist irgendwie so ein bisschen, es ist Zukunftsmusik. Es könnte irgendwie interessant sein, aber ich bräuchte echt mal eine Anwendung dafür. Auch ich finde es, glaube ich, hauptsächlich albern. Ich finde die Bluetooth-Headsets schon albern. Also ich nehme immer das eingebaute iPhone mit Kabel-Headset her. So, und I don't know. Ja, ich habe immer so das Gefühl, Google hat so diesen Werbespruch, Google, wir machen was. Ja. Irgendwas. Aber sie machen auch immer irgendwas. Vielleicht kann ja Martin nächste Woche mehr darüber sagen, weil Martin war sehr begeistert, der hat aus dem Urlaub rausgetwittert haben will. Und so dann ungefähr. Werden wir auf Knien hier durch den Raum robben müssen. Ja, und es war in der Vergangenheit eigentlich schon fast immer so. Ja. Beim ersten iPod war es ja immer so, 500 Mark war das damals noch, kann es sein? Ich glaube schon. Auf alle Fälle für so und einen. Und da war ich begeistert. Für so einen MP3-Player, was soll denn? Und dann habe ich die in Hand gehabt. Mit dem iBook ging es mir ähnlich. Ja, ich kaufe mir so einen Sony irgendwas, das ist doch auch okay. Und dann so eher mit dem iBook vor der Nase gehalten und dann habe ich es mir auch gekauft. Vielleicht ist das auch sowas, wo ich dann auch einfach sagen muss, hey, Heads-Up-Display. Coole Sache. Andererseits ist es von Google. Ich weiß nicht, so Hardware von Google. Ich hab jetzt auch haben die sonst was gemacht, Hardware-technisch? Ja, ihr Referenz-Android halt, ihr Nexus 1 und 2. Okay. So, aber das war nur Referenzding. Ich meine, jetzt haben sie Motorola ja gekauft. Das heißt, da wird wahrscheinlich schon was Eigenes kommen. Auch noch vielleicht auch nur für das Heads-Up-Display. Who knows? Und dann haben sie ja noch ihre Chromebooks, die sie vorantreiben wollten, aber auch nicht als eigene Hardware-Herstellerfirma. Mhm. Aber so zumindest so als Hardware-Geräteklasse, die sie einführen wollten. Aber ich glaube, dann sind wir mehr oder weniger durch. Der Rest ist wirklich Server-Appliances, wo sie halt irgendwo in Firmen reingehen. So, aber nichts wirklich, was dem Endkunden was bringt. Deswegen so ein Heads-Up-Display mit Android, auch bestimmt toll. Ein Virus im Auge. Ah. Ja. Wo machen wir weiter? Ja, beim. Das ist ja nur noch ich jetzt. Nur noch du. Ja, hast du keine Picks mehr? Ja, doch, klar. Doch. Ich picke ganz offiziell Ghost Trick. Dritte Woche hintereinander, aber ich bin jetzt weitergekommen und es ist wirklich immer noch toll und lustige Story, macht immer noch riesig Spaß. Ich finde es auch wichtig, die Sachen zu erwähnen, wenn man die länger spielt und das tue ich gerade. So. Eben, stimmt. Normalerweise erwähnen wir sie meistens nur, wenn wir sie so ein bisschen anspielen und dann hat man noch nicht das volle Bild und Ghost Trick ist jetzt schon, also gerade so bei uns im Bekanntenkreis ist es wirklich jetzt auch so, dass alle fast durchspielen, wirklich. Und das heißt schon was, bei der Länge an Spielen auch. Also du bist jetzt so ein bisschen über die Mitte und ich denke schon, dass man da so 4, 5, 6, 7, 8 Stunden investiert hat, um an der Stelle anzukommen. Zumindest ging es mir so. Genau, und es ist eben auch für Leute, die das Storytelling genießen. Die Rätsel sind relativ einfach. Also manchmal muss man ein bisschen knobeln, aber nie frustrierend. Du kriegst eigentlich immer genug Hilfe. Ja, mir kommt es mittlerweile sehr entgegen, so, weil ich möchte wissen, wie geht's weiter in der Story. Ja, so ging es mir dann auch und dann, jetzt mit dem Kranksein hat das natürlich auch ganz gut geholfen, durchzukommen. Also in der Grippewelle holt euch Ghost Trick und ansonsten darf jetzt Dom hier grandiose Verkaufsshow machen für verschiedene andere Dinge. Der Kommerz. Ja, ich mache ja wie immer eine Anti-Verkaufsshow für Sony. Erstmal, und zwar die PS Vita ist jetzt erhältlich, in Europa und USA auch. Kostet 250, so ohne alles. 299, wenn man auch 3G haben will. Und sowieso noch 30 Euro obendrauf, wenn man eine Memory, wenn man eine Memory Card braucht. Und man braucht eine Memory Card, weil ohne die kann man die Spiele nicht spielen, weil alle Spiele installieren irgendwas. Also entweder die, die man aus dem Netz lädt, die brauchen natürlich einen Platz auf der Vita, damit sowas, damit man sie spielen kann. Und die Spiele, die man als physikalisches Medium, was ja auch so eine kleine Karte ist und nicht kein drehendes Medium mehr, auch die müssen irgendwas installieren, damit sie spielen können. Und deswegen braucht man diese Speicherkarte auch noch oben drauf. Also man ist so mit 270 ohne Spiel dabei oder halt entsprechend mehr. Tja, die PS Vita selber hat mich noch nie so, also die PSP selber hat mich nicht so besonders interessiert. Bei der Vita geht es mir ähnlich. Von dem, was ich im Netz dazu gehört habe und gelesen, ist es so, dass es an sich wohl ein solides Gerät ist. Also das Display ist schön hochauflösendes OLED-Display. Die Spiele sind wirklich so auf, von der Grafikqualität her, so auf PlayStation 3 Niveau auch. Das heißt, da ist schon nochmal ein Schritt zwischen der aktuellen iOS-Generation und dem, was die Vita jetzt kann. Wobei da muss ich sagen, so, ja, aber das iOS-Geräte haben jedes Jahr einen Schub und die Vita wird keinen Schub haben mehr. Die wird jetzt so sein für die nächsten 5 Jahre. Das kann man sich auch so in der Vergangenheit angucken. Das ist ein Handheld, oder? Das ist ein Handheld, genau. Das ist der PlayStation Portable-Nachfolger, der wieder in einer ähnlichen Gewichtsklasse unterwegs ist wie die Original-PlayStation Portable. Also ein bisschen leichter, glaube ich. Hat einen Analogstick, hat Touch, auch kapazitiven Touch, der auch sehr gut funktionieren soll. Hat auch kapazitiven Touch auf der Rückseite in irgendeiner Form. Also man kann irgendwie, es gibt so Spiele, da kann man die Landschaft damit manipulieren, indem man von hinten irgendwie rumdrückt. Hat auch einen Motion Sensor drin natürlich, wie alles, hat kein 3D. Aber ansonsten auch so alle verschiedenen Eingabemethoden, die man sich so vorstellen kann. Ja, und ist halt eine Spielekonsole, eine Portable, die auch versucht, ein bisschen General Purpose zu sein, aber da auch wieder kläglich scheitert, so wie das 3DS auch. Also der Browser ist ziemlich Mist. Der Twitter-Client, der eingebaut ist, soll, glaube ich, ganz okay sein, war die Aussage. Aber es ist halt einfach ein Gerät fürs Spielen. Und fürs mobile Spielen hält er irgendwie so 4,5 Stunden. So, also im Worst Case irgendwie so 3,5, war so die Ansage. Hat dafür eben das Sony-Netzwerk eingebaut, ist inzwischen ja Zen heißt, glaube ich, also Sony ja, Entertainment stimmt. Network oder so, also das haben sie ja wieder umbenannt, aber da kann man untereinander spielen und wer seine Augen schon auf entsprechende Spiele geworfen hat, die es nur für die PS Vita geben wird, für den ist es, glaube ich, auch eine tolle Anschaffung. An sich selber, ich glaube nicht mehr so ganz dran, weil es ist einfach, ich denke, es ist einfach in ein, zwei Jahren vorbei, dass es performancemäßig und qualitätsmäßig vorne dran schwimmt und spielemäßig kriegt man auch gutes Zeug auf den iOS-Geräten inzwischen und man ist halt weit billiger unterwegs. Also so ein iPod Touch, also wenn man nur so ein Gerät zum Spielen haben will, dann kriegt man den billigsten iPod Touch für 180 Euro und dann halt eine Latte von Spielen. Selbst wenn man wirklich die teureren Titel nehmen will, die dann irgendwie so 16, 17 Euro kosten noch, also von Square Enix oder so, kommt man eigentlich an viel mehr Zeug ran. Die Frage ist halt, okay, Eingabemedium, ja, brauche ich was mit einem Stick? Will ich sowas haben und will ich sowas unterwegs haben dann auch? Also für die Leute, die es interessiert, ist es, und als Spielekonsole ist es ist es, glaube ich, schon auch ein Blick wert, wahrscheinlich sogar einen größeren als das 3DS, würde ich sagen, weil es so von der Technik her zumindest runder ist, finde ich. Also der 3D-Effekt, finde ich, nutzt sich ein bisschen ab und die ganze restliche Hardware beim 3DS bis auf das Schiebepad, das wirklich gut ist und ich weiß nicht genau, wie gut der Analogstick bei der Vita ist. Also der bei der PSP war nicht so dolle. Ist es schon auch wert, aber ich würde sagen, nur wenn man wirklich die Spiele hat, die man da kaufen will. Sony hat auch wirklich eine Preispolitik beibehalten, die im Endeffekt ähnlich ist wie für die großen Konsolen. Mhm. Also du zahlst zwischen 30 und 50 Euro für so einen vollen Titel, mehr oder weniger. Klar gibt es auch diese kleinen, abgespeckteren, nur Online-Titel. Aber so die Titel, wegen denen man sich dieses Gerät kauft, kosten im geringsten Fall so, fangen bei 26 Euro an und hören halt irgendwie bei 50 auf. Und das ist schon auch so eine Investition, ich weiß nicht, also selbst bei den großen Konsolen ist es mir ab und zu eine Überlegung wert, ob ich das machen will, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit versenke in ein Spiel. Ja. Also ich habe einfach die Zeit nicht. Ich hab da so ein Skyrim rumliegen und das ist super und das ist auch okay, wenn das irgendwie mich 50 Euro gekostet hat, weil es halt auch so viel Zeit an Spielzeit mitbringt, aber ja, es ist, glaube ich, einfach nicht mehr für mich. Hm. Also das ist wirklich... Ja, und die Zeit haben, die haben das Geld nicht, oder? Ja, irgendwie so. Das ist eine ganz komische Kombination. Naja, also ich glaube nicht, dass es der große Hit wird. Ja, ich hoffe ein bisschen, dass es überlebt. So einfach nur, dass es die Konkurrenz weitergibt insgesamt in dem ganzen Markt. Aber ich glaube, die sind auch am absteigenden Ast. Genau, das war die Vita. Was nicht auf dem absteigenden Ast ist, was ihr ja, glaube ich, auch erwähnt habt, ist Adventures auf iOS und Whatever-Geräten, also mit dieser ganzen Kickstarter-Geschichte und Double Fine, was da alles abgeht. Ja, und dazu wollte ich nochmal ein älteres Adventure herausziehen, und zwar ist es Hector. Hector HD wird von Telltale verkauft. So, es gibt drei Teile fürs iPad. Auf dem iPhone ist es, glaube ich, nur eins. Ist nur der erste gewesen und dann sind sie aufs iPad gegangen. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Ja, ich habe gerade versucht, deinen Link zu öffnen, da ist mir genau das passiert, was ich gerade schon wieder so nervig fand. Der App Store gibt mir keine Informationen, weil es eine iPad-App ist. Ja, deswegen kannst du das jetzt nicht nachgucken. Was ist es? So eine 2D-Adventure? Also nicht wie die anderen Telltale-Dinger mit 3D-Animationen, sondern so 2D-Comic-Stil. Ziemlich tolle britische Soundausgabe mit sehr, sehr trockenem Humor. Es ist auch irgendwie ab 17. So, also ich hab's. Er hat Unterhosen an. Ja, ich bin gerade auf der Webseite. Er hat am Anfang erstmal eine Unterhosen an und ist in seiner eigenen Polizeistation eingesperrt, warum auch immer. Und da muss man erstmal sich rausklicken, hat ein ganz brauchbares Interface, finde ich. Also es gibt immer so dieses eine Problem, dass du halt irgendwas erst, dass du überall mal hintappen musst, ohne, damit du was entdeckst, was ja früher mit dem Maushover einfacher war, dass du einfach nur mal sehen konntest, was das ist, bevor du es gleich in irgendeiner Form anguckst und er was dazu sagt und sowas. Aber an sich fand ich das Interface ganz angenehm, so die erste Viertelstunde, die ich reingespielt habe. Und es gibt inzwischen die vollen drei Teile. Und fand ich eine Empfehlung. Ja, wenn man das Adventure-Genre mag, ist es eine sehr schöne Sache. Gut umgesetzt. Ich habe viel gelacht schon in der ersten Viertelstunde. Aber ich denke, es ist auch relativ kurz, also muss ich ein bisschen überlegen, wie viel einem das wert ist wiederum. 5,50 Euro kostet jeder Teil. Also ist für iPad-Verhältnisse schon wieder, gerade für einmal Durchspielspiele, eine Zeit der Größenordnung. Also bei Ghost Trick kriegt man auf alle Fälle mehr Zeit für dasselbe Geld, glaube ich. Aber vielleicht will man das ja gar nicht. Vielleicht will man ja was man schön wegspielen kann und was einen gut erheitert und trotzdem günstiger ist als ein Kinofilm. Dann noch die andere Geschichte. Also ich war einfach, man merkt einfach, durch das Kranksein habe ich mich auch ein bisschen durch den App Store durchgeklickt und Zeug angespielt. Und zwar habe ich mir auch gekauft Euphoria HD. Euphoria ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter eigentlich, aber so die iPad-Version ist noch relativ jung. Euphoria ist künstlerisch irgendwie, also als Kunstwerk ein sehr tolles Ding. Das ist ein Real-Time-Strategy-Spiel und man hat so, es ist optisch sehr hübsch, es ist so, sind so verschiedene Basen, auf denen man Sporen hat und die Sporen kann man praktisch weiterschicken. Es ist so ein bisschen wie so in von der Basisfunktionalität wie hieß es, Galcon? Ja, Galcon. Genau, sowas in die Richtung. Aber es ist halt, hat ein Real-Time-Strategy-Element auch noch. Das heißt, du hast unterschiedliche Sporen, die du entwickeln kannst und du kannst verschiedene Bäume pflanzen, die dann eben unterschiedliche Eigenschaften für diesen Planeten, den du da hast, herstellen. Und es gibt auch eine Distanz, die man überwinden kann nur. Also je größer der Planet ist, umso weiter kannst du mit deinen Sporen da fliegen und musst dann teilweise über Umwege irgendwo hinkommen. Es gibt dann auch Gegner natürlich. Und ist an sich alles super hübsch gemacht. Ja? Auch tolles Sounddesign, tolle Optik. Nur das Spielprinzip selber finde ich ein bisschen fad. Also so die Art und Weise, wie man zugeballert wird mit den verschiedenen Eigenschaften, die Sporen so haben können und die man da so pflanzen kann und wie man diese Strategie auch wirklich einsetzt, da haben sie für meine Begriffe gespart. Also das ist für mich immer so eine Materialschlacht geworden und dann wird es immer komplizierter, aber man checkt nicht so genau, warum. Und mich haben sie dann verloren. Ja, also ich habe so irgendwie so die Tutorial-Levels durchgespielt und dann, ja, da kann ich davor sitzen. Also wenn mir der Sound gefällt und überhaupt so die Massenschlachten ist okay, aber so dieser Aspekt von Real-Time-Strategy, des wirklich Austariertseins und da Taktiken wirklich zu lernen, auch an der Hand genommen zu werden am Anfang ein bisschen, um so ein paar verschiedene Strategien zu machen und dann losgelassen, um dann wirklich das umzusetzen, was man gelernt hat, der ganze Teil, den haben sie für meine Begriffe total verbockt. Also es sieht wunderschön aus und wirkt unglaublich kompliziert. Genau. Es ist auch kompliziert. Es ist auch kompliziert. Okay. Also und ich bin nicht, ich habe in der Zeit nicht wirklich die Muße gehabt, das zu lernen und das Spiel hat es mir auch nicht nahegelegt und ich habe auch in meiner Timeline so den ein oder anderen Kommentar gehabt, ja, sieht schön aus, aber ich höre jetzt auf. So, und das wäre auch so mein Kommentar dazu. Also ist eher ein Anti-Pick. Gut. Jo. Damit wären wir mit unserem offiziellen Programm durch. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ja, ich habe hier noch Breaking News. Constanze Kurz ist nicht Datenschützerin in Thüringen geworden. Oh. Ja. Und das wollte sie werden. Ja, sie ist ja vorgeschlagen gewesen als Datenschutzbeauftragte. Jo. Gut. Bis jetzt. Da könnt ihr dann verorten, wann diese Sendung aufgenommen wurde. Genau, weil ohne Livestream wisst ihr das natürlich nicht. Ansonsten könnt ihr immer bei Xenem nachgucken oder auch auf der Fanboys FM. Da hat der Martin auch alles irgendwie schön verlinkt. Ja, dann werde ich mal versuchen, hier aus unserem verschnupften Aufnahme-Gedöns eine schöne Folge zusammenzuschneiden. Vielleicht mache ich doch den einen oder anderen Husten raus, wenn mir meine Schneidekraft es zulässt. Fände ich sehr schön. Fände ich auch sehr gut. Und vielleicht mache ich sogar noch einen Rausschmeißer hinten dran. Ja, und was man noch dazu sagen muss, nächste Woche gibt es auch was ganz Besonderes. Nämlich, wir sind wahrscheinlich zu dritt. Das haben wir ja dieses Jahr nicht so oft hingekriegt. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Mal gucken, wenn wir nicht einen Rückfall haben, einen ja, von uns in genau. der Form. Mal sehen. Ja, wir bedanken uns und bis nächste Woche. Jo, macht's gut. Wen wir vorschlagen sollen als Bundespräsident, da war Georg Schramm ja ganz vorne. Und den Herrn Papier haben wir auch gefragt. Und praktischerweise für uns haben beide abgesagt. Ah, ja, aber es ist doch egal, wenn es die Mehrheit will, dann muss er ja. Ich meine, wenn sie es... Zwangsdemokratie. Überlegen wir uns. Ist ein bisschen zu radikal. Wir sind ja nicht so radikal, aber... Sascha Lobo wird es machen. Ja, das würde... Endlich mal eine Frau. Ja. Sind Sie jetzt gerade doll gestresst? Gerade nicht. Ich habe ja, aber sonst, ja. Nehmen Sie. Ich habe das gelesen, dass Sie stolz sind auf Ihren Metabolismus, dass Sie das so hinkriegen, dass Sie immer erst nach Fernsehsendungen zusammenbrechen. Mhm. Wäre natürlich für uns doll, wenn Sie das heute während der Sendung hinkriegen. Ich gebe mir Mühe. Sport hilft. Ja. Können Sie mich hier ein paar Mal im Kreis laufen lassen? Machen wir jetzt, ja. Ich bin nämlich selbst gerade doll gestresst. Ich bin immer doll gestresst, aber in dieser Sendung ist alle Lampen auf Rot eigentlich und dann weiß ich auch gar nicht mehr, was ich rede. Und dann haben Sie einen tollen Trick. Habe ich auch wiederum gelesen, habe mich so wahnsinnig gut über Sie informiert. War richtig schwer, mir nachzuspionieren, oder? Naja, man googelt sich halt so um kurz nach 10 abends alles zusammen und dann schon sind Sie da. Also, da habe ich über Sie gelesen, Ihren Trick mit Stress umzugehen. Schauen wir uns mal an. Und zwar, es ist wichtig, in Stresssituationen verrückte Kleinigkeiten zu tun. Eine Richtung einschlagen, in der man vorher nie war. Auf der Straße einen kleinen Tanz aufführen, Blumen pflücken. Irgendwas, das man normalerweise nie tun würde. Also eine verrückte Kleinigkeit, mal neben die Situation treten. Das finde ich sehr vorbildlich. Das machen wir jetzt direkt. Mich stresst es gerade so brutal. Von da oben kommt dauernd was. Ich habe mir auch so viel überlegt und dann sind ja Sie auch noch selbst da. Mhm. Mir alles zu stressig. Wenn ich hier drauf drücke, machen wir beide eine verrückte Kleinigkeit. Abgemacht? gut. Alle wollen's. Verrückte Kleinigkeit. Auf geht's. Lasten. Oh. Herrlich. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Das wäre ein Ansatz für eine Bild-Redaktionskonferenz. Das bringt einen so gut drauf. Das machen wir direkt nochmal. Wir können es bis zum Ende der Sendung machen. Nochmal eine verrückte Kleinigkeit. Alle wollen es. Aber yeah! Du kannst nicht tanzen, während Geld brennt. Ich krieg nur BAföG.